Willkommen zur zweiten Stunde heute, auch alle am Livestream natürlich. Wir sind ja eine Einheit. Also ich fand das jetzt richtig gut, die erste Stunde, weil, ja, gerne, natürlich. Weil mir geht das jedes Mal so, wenn ich eine Lehrstunde habe, ich lehre sehr gerne, schon früher immer, aber wenn ich hier eine Lehrstunde habe, ich kann einfach nicht rechtzeitig anfangen. Es geht nicht bei mir. Ich habe früher immer gesagt, ich bin Sprinter, ich bin kein Dauerläufer. Ja, aber so ist es auch. Ich fange 4 Tage vorher an und bis ich dann hier stehe, habe ich das Konzept bestimmt 7-mal erneuert. Das letzte Mal heute Morgen und dann nochmal Abstriche am Nachmittag, wenn ich es mir dann durchgelesen habe. Und dann stehe ich hier und denke, was machst du eigentlich? Wie kommst du eigentlich dazu, dich da hinzustellen? Aber dann denke ich, ja, ich lehre gerne. Und ich weiß, das hat Gott mir gegeben. Das hat er in mich reingelehrt. Das war schon in meinem Beruf so. Die wollten immer, dass ich Unterrichtsschwester werde. Und da habe ich gesagt, nee, die sitzen da und stricken und lesen und unterhalten sich und ich soll vorne stehen und unterrichten. Nee, das mache ich nicht. Und meine Schwester hat mich immer geärgert, als ich anfing mit dem Thema, wer bin ich in ihm? 2004 war das. Ich war so voll. Also ich musste reden, ich musste erzählen. Und meine Schwester war das Opfer, mit der habe ich dann immer telefoniert. Und ich habe erzählt. Und sie war immer so ganz geduldig. Wahrscheinlich hat sie gedacht, wenn ich einen Mund halte, hört sie bald wieder auf. Aber das war nicht so bei mir. Im Gegenteil. Und dann, wenn sie dann anfing zu sagen, ja, Frau Lehrerin, dann habe ich es auch nicht gleich kapiert. Aber es kam dann irgendwann nach dem 4., 5., ja, Frau Lehrerin. Dann habe ich gesagt, ach gut, rede ich schon wieder so lange, lehre ich schon wieder. Naja, sagte eine Stunde so. Also ich tue es gerne, aber durch diesen Druck, dass ich immer erst auf den letzten Drücker anfangen kann, aber das ging mir schon immer so, das hat jetzt gar nichts hiermit zu tun, dann stehe ich dann da und denke, bist du blöd? Was willst du sagen? Aber dann sage ich, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung. Also ich habe aufgeschrieben, was ich dachte und du bist dran. Weil ich weiß nicht, was die Leute brauchen. Jeder braucht irgendetwas, aber was sie brauchen, auch noch dann dazu am Livestream, da sitzen ja auch noch zig Leute, ich habe keine Ahnung. Also musst du es machen. Ja. Und dann muss ich halt vertrauen. Ja gut, so ist das mit dem auf dem Wasser gehen. Und dann macht man das eben einfach. Es geht heute um die Fülle Gottes in dir. Die Fülle Gottes in dir. Das ist ein Thema, als ich vor 4 Tagen anfing, also ich mache mir immer Notizen schon über Wochen vorweg, nur dann habe ich halt so 12, 13 DIN A4 Seiten und dann muss ich da wieder mich durchfinden, was ist eigentlich jetzt wichtig oder nicht. Als ich damit anfing mit der Fülle Gottes in dir, dachte ich, oder Fülle Gottes, richtig spannendes Thema. Aber gibt eigentlich nicht einen Text, wo mal alles zusammengefasst ist. Was es einem einfacher machen würde, einfach den Text vorzulesen. Und dann dachte ich, na gut, ist ja auch die Fülle Gottes. Ist ja nicht nur ein bisschen, ist ja die Fülle. Also fangen wir einfach mal an. Und da wir Bibelschule sind, unter anderem natürlich Schule für Weltveränderung, habe ich eine ganze Menge Bibeltexte heute mitgebracht. Ich fange mal gleich mit einem an. Und dieser Text, das, was da steht, ist eine absolut geistliche Realität. Das ist Galater 4, Vers 7. Es sind überwiegend bekannte Texte. Galater 4, Vers 7. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Also ich rede ja zu neuen Schöpfungen. Fast jeder hat ja Jesus als Herrn angenommen. also spreche ich praktisch zu jedem. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gottes Fülle. In dir, in jedem, in mir. Uns gehört alles, was Gott gehört. Ist das eine Anmaßung? Nein. Das ist die Realität, die geistliche Realität. Ein Außenstehender mag sagen, meine Güte, also die sagen, sie sind wie Gott oder so. Naja, okay, also gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, aber ich weiß, dass mir alles gehört, was Gott gehört. Weil ich bin in Christus. Und die Fülle Gottes ist in Christus. Und wenn ich in Christus bin, bin ich in dieser Fülle. Logisch. Ich meine, schon vom menschlichen Verstand her. Dir gehört alles, was Gott gehört. Und lass dir nichts anderes erzählen, weil es steht in der Bibel, kannst du nachlesen. Ich habe den Text schon gesagt. Was sagt Paulus in Galater 2, Vers 20? In der Luther-Übersetzung von 2017 und in Hoffnung für alle. Ich habe den Text nämlich nachher nochmal. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt mich. Andere Übersetzung, Christus lebt in mir. Also ich selbst, die alte Marion, ist gestorben. Die lebt nicht mehr. Christus lebt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung, du bist eine neue Schöpfung. Und in dir lebt Christus. Du lebst, aber du lebst nicht mehr als die alte Person. Christus lebt in dir. Das heißt, die ganze Fülle Gottes lebt in dir, weil die lebt ja in Christus. Die ganze Fülle Gottes lebt in dir. Du bist eins mit Christus. Und dann habe ich noch Kolosser 2, Vers 9 und 10 dazu. Das ist jetzt mal aus der Schlachter-Übersetzung. Denn in ihm, in Christus, in dem du ja lebst, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also du bist nicht nur so ein Nichts. Ich finde das gewaltig. Also ich habe jetzt längere Zeit darüber nachgedacht, über die Fülle, seitdem ich weiß, dass ich darüber reden werde. Und da ist mir noch mal einiges klar geworden. Ich würde wirklich jedem empfehlen, mit der ersten Stunde heute und auch jetzt mit dieser Stunde, was Christian sagte, lest in der Bibel, lest das Wort. Studiert das Wort, würde ich sagen. Diese ganzen Texte, ich meine, man kann es ja nachhören. Ich empfehle es einfach, lest sie euch durch. Das ist nicht einfach nur so, ich mache eine Bibellese jeden Tag 10 Minuten. Ja, was ist denn heute dran? Na, mal gucken. Ja, und dann ratter ich das runter, klappe die Bibel zu und das war's für heute. Danke. Geh tiefer. Wenn du in die Fülle Gottes rein willst, wenn du tiefer gehen willst, wenn du Gott mehr erkennen möchtest, vor allen Dingen, wenn du erkennen möchtest, wer du in Christus bist, brauchst du Zeit dafür. Das geht nicht im Vorbeigehen. Wir können bitten, um was wir wollen im Namen Jesu. Und er wird es für uns tun. Schön wär's, gell? Das hat Jesus selbst gesagt in Johannes 14, 14. Was wir wollen und er wird es für uns tun. Klar, wenn wir gemäß dem, was wir glauben, das ist ja ganz klar. aber er wird es für uns tun. Und da gibt es ja verschiedene Verse, also gerade in Johannes eine ganze Reihe und in Vers 15 steht dann noch hinterher bei einem, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Jesus gibt uns, worum wir bitten. Er tut es. Wir müssen natürlich bitten. Aber nicht nur, damit es uns super geht und wir kriegen, was wir wollen, auch, aber damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Weil darum geht es. Es geht um seine Verherrlichung, um seine Ehre. Wir sind seine Kinder geworden. Also wir haben es und wir bekommen es. In Jakobus 1, Vers 5 steht, auch ein ganz bekannter Text, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben. Weisheit ist ja ein Teil der Fülle Gottes, ist ja damit integriert. Aber wenn du nur gar nicht weißt, wie fange ich denn jetzt hier überhaupt an, mal das zu studieren, was ist die Fülle Gottes, mal für dich zu Hause, na ja, dann fang einfach mal an, Gott um Weisheit zu bitten. Du hast Weisheit in dir. Weisheit ist auch ein Bestandteil der Fülle Gottes. Aber du kannst ihn nur noch mal extra bitten. Sagst du einfach, Vater, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn ich hier mit diesen Dingern anfange, ich sitze da und das letzte Mal dann am Nachmittag, sage ich, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich glaube, ich habe nur Schrott aufgeschrieben. Sprich du durch mich. Gib mir noch eine Veränderung. Heute habe ich immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste es überhaupt nicht, bis ich hierher kam. Ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Jetzt habe ich halt irgendwo angefangen. Aber er ist doch in uns drin. Der Heilige Geist ist doch in uns drin. Er ist doch ein Teil der Gottheit. Vertrauen wir ihm? Verlassen wir uns auf ihn? Oder tun wir es nicht? Wir lassen es. Wir verlassen uns immer mehr. Weil wir wollen ja eng mit ihm leben. Also die Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. In jedem Bereich unseres Lebens haben wir, ist in uns. In der leben wir. Ist integriert in der Fülle Gottes. Und habe ich schon eben gesagt, die Fülle Gottes ist in Christus und wir sind in Christus und deshalb haben wir diese Fülle Gottes. Wir können jederzeit darauf zugreifen, wir haben sie in uns. An anderer Stelle steht, ihr habt Christus wie ein Kleid angezogen. Das heißt, er ist um uns drum, wir sind in ihm, wir sind eins mit ihm. Das, was er hat als Kleid, haben wir auch als die Haut darunter sozusagen. Wir sind eins mit Christus und alles, was in ihm von Gott ist, gehört jetzt auch dir und mir. Denk einfach mal intensiver drüber nach. Also ich finde, das lohnt sich. Wenn ich mehr erleben möchte, Wunder erleben, Heilung erleben, was auch immer, wenn ich mehr erleben möchte mit Gott, ist es wichtig, dass ich erkenne, wer bin ich in ihm und vor allen Dingen, was habe ich auch in ihm? Was besitze ich in ihm? Was steht mir zu? Worum kann ich bitten? Ich kann ihn um alles bitten. Um alles. Und so Sätze wie, traue ich mich nicht, gibt es bei Gott überhaupt nicht. Hat er ja schon zu Josua gesagt, sei mutig und kühn. Dreimal. In einem Kapitel dreimal. Das dritte Mal hat er gesagt, habe ich dir nicht befohlen, mutig und kühn. Das hat mich mal erschreckt vor vielen Jahren. Da dachte ich, ich dachte immer, ich fühle mich so minderwertig und das ist so, ich bin ja so demütig. Nee, von wegen, ist überhaupt nicht demütig. Gott hat gesagt, ich habe dir befohlen, sei mutig und kühn. Minderwertigkeit ist nicht in der Fülle Gottes. Also den Zahn ziehe ich dir, falls du das denkst. Das ist Lüge. Im Himmel gibt es keine Minderwertigkeit. Dies gibt es in der Hölle. Das ist der, der das dir erklären will. Aber du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind dessen, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der die Erde gemacht hat, der grenzenlos ist. Das ist dein Vater. Und in seiner Fülle, die nämlich keine Grenzen hat, lebst du und die gehört dir. Epheser 1, Vers 19. Das ist der dritte Teil der Gottheit, der Heilige Geist. Die mächtigste Kraft des Universums. Die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die lebt auch in dir. Die ist auch in dieser Fülle. Ihr habt das, als ich das damals anfing zu lesen, da hatte ich die alte Luther-Übersetzung nur. Ich habe es nicht verstanden. Dann habe ich aber Jakobus 1 auch mal gelesen und dann habe ich gesagt, gib mir Weisheit, ich verstehe nicht, was da steht. So ab Kapitel 16 bis 21, glaube ich, ist das. Ich habe gelesen, ich habe studiert, ich habe es immer noch mal gelesen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es dann erst erkannt mit den Jahren. Aber es ist die mächtigste Kraft, die in uns lebt. Nur so, was ist die Fülle Gottes? Die mächtigste Kraft des Universums lebt in jedem Einzelnen. Und dann sagen, ich kann das nicht. Würde ich es mir nochmal überlegen, würde ich einfach nochmal nachlesen. Weil es betrifft uns ja alles nicht so sehr. Wir sind ja alle schon deutlich weiter. Bis auf die, die vielleicht gerade neu eingestiegen sind. Aber denen helfen wir natürlich. Nee, Überheblichkeit gilt nicht. Jeder ist da, wo er ist. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Jesus dringend, um weiterzukommen. Ohne Stolz, ohne Hochmut. Aber in ganz klarem Verständnis und der Erkenntnis seines Wortes und dessen, wer wir in ihm sind. Ich habe mal aufgeschrieben, nur ein paar Begriffe, die ich mir so denke, die in der Fülle Gottes sind. Weil ich weiß nicht, ob so was ausreichen würde, um die Fülle Gottes aufzuschreiben, zumal wir sie gar nicht voll erkennen können. Weisheit, Erkenntnis, seine Gnade, Liebe, Freude, Frieden, Gesundheit, Versorgung, Wohlstand in allen Bereichen unseres Lebens, Vergebung, Schutz. Das sind nur mal so ein paar Dinge. Es ist so breit gefächert, die Fülle Gottes ist so breit gefächert, die umschließt alle Lebensbereiche, alles. Weißt du, was Gott von dir erwartet, von jedem Einzelnen, von mir auch? Dass du es in Besitz nimmst, dass du die Fülle Gottes in Besitz nimmst. Das ist alles. Mehr nicht. Er gibt sie dir. Er möchte, dass du sie hast und er erwartet, dass du sie in Besitz nimmst als sein Kind. Ach, ich finde das so stark. Weißt du, wenn man das so, ich habe es ja jetzt längere Zeit bewegt, wenn man das so eine Zeit lang bewegt, ist mir das jetzt so klar geworden, oder noch bewusster geworden, wie wenig der Fülle Gottes habe ich eigentlich in meinem Leben schon in Besitz genommen. Ein Drittel? Zwei Drittel? Ein Achtel? Keine Ahnung. Weil ich kenne das Ende der Fülle Gottes nicht. Es ist grenzenlos, es ist ohne Ende. Aber nimm einfach in Besitz, was dir bewusst wird. Und nicht nur das, was dir bewusst wird, sondern bitte wirklich den Heiligen Geist, dir die Dinge bewusst zu machen. Bitte Gott, bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was ist die Fülle Gottes? Was kann ich alles haben? Wir hören es ja immer wieder in Lehrstunden oder in Predigten. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir immer wieder, oh, da bin ich auch noch nicht und das habe ich auch noch nicht. Oder ja, das ist, fällt mir ja schon lange leicht. Aber es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch so viel mehr. Aber dir und mir, jedem von uns, gehört die ganze Fülle Gottes. Das heißt, Wachstum nach oben hat immer noch Luft. Da ist immer noch viel möglich. Wenn wir wieder was Neues ergriffen haben, dann, ich will mehr. Ich will das Nächste. Zeig mir, wonach kann ich mich ausstrecken? Wir sind Nachfolger Jesu. Wir sind seine Nachfolger. Als er hier gelebt hat, er hat in der Fülle Gottes gelebt. Er hat gesprochen, er ist reingegangen, die Leute haben gesagt, Lazarus stinkt schon, hat er gesagt, nö, der schläft nur. Die waren alle, der blickt es wohl nicht. Aber Jesus ist reingegangen, hat gerufen, hat gesagt, Lazarus, steh auf. Und was passierte dann? In Tücher gehüllt kam Lazarus raus. Sie hatten ihn schon einbalsamiert. Oder in Tücher gehüllt zumindest, einbalsamiert, weiß ich gerade nicht. Er stand auf und kam raus. Und dann fielen die Tücher ab. Für Jesus war grenzenlos. Und wir sind wie er in dieser Welt. Das steht in seinem Wort. Hat er selber gesagt. In Galater 2, Vers 20, in Neues Leben, sagt Paulus, das Leben, das ich jetzt noch in diesem Körper lebe, lebe ich mit dem Glauben des Sohnes Gottes. Also ich lebe jetzt hier, heute und du und jeder Einzelne und die am Livestream, jetzt in dem Glauben des Sohnes Gottes oder mit dem Glauben des Sohnes Gottes. Wir sind nicht auf irgendwas angewiesen, was mit Gott gar nichts zu tun hat, was wir uns selber rauspressen müssen. Wir leben im Glauben. Sein des Sohnes Gottes, des Sohnes unseres lebendigen Vaters, unseres himmlischen Vaters. Im gleichen Glauben leben wir. Neulich habe ich mal jemanden gefragt, machst du dir viele Sorgen? Und ja, die Person sagt dann, ja, ich mache mir um alles Sorgen, ich mache mir ständig Sorgen, ich mache mir um alles Sorgen. Dann sage ich, dann glaubst du nicht Gott? Ich meine, manchmal mache ich mir auch Sorgen. Aber dann bin ich immer dankbar, wenn jemand da ist, der mir sagt, sprich, du hast die Autorität und so weiter und so weiter. Dann werde ich wieder geerdet oder gehimmelt, je nachdem, wie du es sagen willst. Aber wir sind auch dafür da, dass wir uns untereinander auch helfen. Weil die Person, die hat mich schon ein bisschen sehr irritiert angeguckt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich rede lieber geradeaus, als so schmusig um die Ecke. Das ist überhaupt nicht meine Art und das will ich auch nicht. Ich mag auch lieber, wenn mir Leute geradeaus sagen, was sie mir zu sagen haben, als so. Und wenn das so ist, wenn ich mir ständig Sorgen mache, dann glaube ich nicht. Dann kann man es aber doch lernen. Man kann doch Gott bitten. Man kann ihn doch bitten. Ich habe es doch gerade schon gelesen. Gib mir Weisheit, hilf mir. Und er gibt gerne. Und wir haben die Autorität Jesu. Wir haben sie bekommen. Wir leben in seiner Autorität und mit seiner Autorität. Das heißt, wir können sprechen und die Dinge werden und müssen passieren. Mir fiel heute was ein. Ich erwähne das mal nur gerade so noch kurz. Ich habe ja mal in Afrika gelebt. Das war ja mein Traum. Und wir hatten im Krankenhaus, daneben war ein Fluss. Und wir hatten eine Wasserpumpe. Und die funktionierte auch manchmal fürs Krankenhaus. Aber oft funktionierte sie eben nicht. Und dann mussten wir praktisch Menschenkette einmal zum Krankenhaus schleppen, vom Fluss zum Krankenhaus. Und da wird schon eine Menge Wasser gebraucht. Für alles Mögliche. Unter anderem natürlich auch zum Kochen, für alles. Und unsere Handwerker, die alle ungelernt waren, aber alle sehr gut, kriegten die Pumpe nicht repariert. Und dann kamen Handwerker aus der Hauptstadt, Fachleute aus der Hauptstadt. Ja, die haben es auch versucht, die haben es auch nicht geschafft. Dann zogen sie wieder ab und dann sagt unser Haupthandwerker, Luca hieß der, ich versuche es nochmal. Und es war ein christliches Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Wir haben alle gebetet, aber die Pumpe lief trotzdem nicht. Und Luca hat dann gesagt, ich versuche es nochmal. Und wir alle haben uns nochmal zurückgezogen zum Gebet und auch gemeinsam gebetet. Und er geht runter, den Hügel runter, die Pumpe war gleich unten am Fluss, macht irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, und die Pumpe läuft. Uns ist alles möglich, wir haben die Fülle Gottes. Aber darauf vertrauen müssen wir schon selber. Weil Gott vertraut nicht für uns. Und es ist nicht schlimm, wenn wir den Glauben noch nicht haben und das Vertrauen noch nicht haben. Wir sind ja nicht alle erzogen worden mit Grundvertrauen, aber wir können es lernen. Und was wir nicht haben, darum können wir ihn bitten und er gibt gerne. Und zweifle nicht. Zweifle einfach nicht an Gott. Ein Zweifler glaube nicht, dass er etwas empfange. Ich liebe ja die Nordsee und da steht dann auch 1. Jakobus, Jakobus 1, Vers 5. Ich glaube nicht, dass er etwas empfange. Er ist wie die Meereswogen hin und her geworfen. Und da stelle ich mir immer so den Nordseestrand vor, wenn da so Nordwestwind kommt und Sturmflut und so. Aber das sind wir nicht. Wir haben uns gegründet in Christus. Wir sind wie er in dieser Welt. Und das, was wir noch nicht haben, das lernen wir, das bekommen wir, das erhalten wir, da vertrauen wir und wir gehen weiter und wachsen und wachsen. Matthäus 6, Vers 33 kennt jeder, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Du hast vorhin auch so einen Text erwähnt, war wahrscheinlich der gleiche, ich weiß es gerade nicht mehr. Weißt du, wenn wir Gott vertrauen lernen, und wir müssen es eben manchmal wirklich lernen, wenn wir es früher nicht gelernt haben oder nicht lernen konnten. Es wird uns hinzugegeben, wenn wir ihn an erste Stelle in unserem Leben setzen, er wird alles, alles, die Fülle uns geben. Nicht nur ein Teil, dass er sagt, okay, du bist jetzt schon so alt, du kriegst jetzt nur noch so ein bisschen, du bist vielleicht erst 10, du brauchst eigentlich noch alles. Nein, er gibt uns alles, er gibt uns seine Fülle. Weil wir in ihm sind, in Christus, und der hat ja die Fülle von Gott bekommen. Erst Johannes 4, Vers 17b, denn wie er ist, Jesus Christus, sind auch wir in dieser Welt. So, wo ist da noch eine Frage? Ja, die Frage ist höchstens, wie ist er denn? Dann sage ich ja, lies nach. Lies die Bibel. Lies die Evangelien. Studier gerade die Evangelien, als er hier auf dieser Erde war. Wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Was hat er gesprochen? Wie war er unterwegs? Hat er gesagt, okay, also ich lehre vielleicht heute Morgen von 7.05 Uhr bis 7.23 Uhr und den Rest mache ich irgendwas anders? Oder was war seine Priorität? Ja, unsere Priorität sollte immer Gott sein, immer. Aber weißt du, was auch noch ganz wichtig ist? Was glaubst du eigentlich in deinem Herzen? Was ist in deinem Herzen? Da gibt es eine ganze Reihe Texte. Ich habe hier einen rausgesucht, Sprüche 23, 7. Wie jemand in seinem Herzen glaubt, so ist er. Ich sage es nochmal, wie jemand in seinem Herzen glaubt, so ist er. Wenn du glaubst, ich kann das nicht, dann kannst du es nicht. Wenn du glaubst, mir ist alles möglich mit Christus, in Christus, dann ist dir alles möglich. Du wirst es erleben. Wenn du glaubst, ich bin zu jung, zu alt, zu, wie Smith Wigglesworth, mit so gut wie keiner Schulbildung, der wollte, in ihm brannte das, der hat nicht geglaubt, ich bin zu doof. Der wusste, was er für eine Schulbildung hatte. War so oft in Amerika mit Riesenveranstaltungen. Der hat vertraut, was Gott ihm in ihn reingelebt hat. Er hat danach gehandelt. Handle nach dem Wort Gottes. Lies das Wort Gottes, studiere es, nimm dir einfach auch wirklich Zeit. Neulich sagte jemand zu mir, ich habe das und ich habe das und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Ich habe keine Zeit, jeden Tag Bibel zu lesen. Sag ich, falsch, falsche Priorität. Ich war Krankenschwester und musste um 6 auf der Matte stehen, in einem Krankenhaus sogar 6:10. Ich war Langschläfer. Es war für mich Horror manchmal. Zumal ich Zeiten hatte, wo ich am liebsten erst morgens um 3 nach Hause kam. Aber eines Tages habe ich erkannt, ich muss Bibel lesen vorher, bevor ich zur Arbeit gehe. Und wenn es nur 10 Minuten sind, und wenn ich um 3 ins Bett gehen kann, dann kann ich auch 10 Minuten früher aufstehen. Und das habe ich dann angefangen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wie intensiv beschäftige ich mich mit Gott und mit seinem Wort? Und wie sehr bin ich bereit, mit ihm zu gehen und aus seiner Fülle zu erhalten? Philipper 4, Vers 4, sorgt euch um nichts. Weißt du, Sorgen, ich habe neulich mal einen Satz gelesen, den fand ich richtig gut. Sich sorgen ist Fokus auf die Not. Gott glauben ist Fokus auf Gott. Also ich möchte keinen Fokus auf Not legen. Ich habe es getan, ich tue es hin und wieder. Manchmal sagt mir das auch jemand, was ich sehr richtig und sehr gut finde, weil ich will es nicht. Ich will mich auf Gott fokussieren. Ich will auf Gott fokussiert sein. Was gehört mir? Was sagt er in seinem Wort über mich? Er hat mich geschaffen. Er wollte mich haben. Ich will leben wie Jesus hier in dieser Welt. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte mehr davon haben. Ich möchte am Schluss nicht dastehen und sagen, mir war alles andere wichtiger. Möchte ich nicht. Ich will keinem Angst machen, aber ich aufwecken vielleicht schon, wer es braucht. Weißt du, glaub nicht nur an Gott. Glaub Gott. Das ist mir immer so, immer im Kopf eigentlich, an Gott glauben. Ja, okay, ich kann an Gott glauben. An welchen Gott glaube ich denn? Vielleicht auch an den Lebendigen. Aber glaube ich damit Gott? Nicht unbedingt. Aber glaub Gott noch viel mehr. Vertrau ihm noch viel mehr. Erlebe noch immer mehr aus der Fülle. Du kannst sie gar nicht voll erleben. Und du nimmst sie keinem weg. Weil die Fülle Gottes ist für uns alle, für jeden Einzelnen. Und die endet nie, habe ich schon gesagt. Die ist ohne Grenzen. Ich habe mal noch 3 Verse für dich für zu Hause. Also nicht nur die, für die, die jetzt zu Hause sind, sondern für jeden, der Lust hat, Interesse hat, mal zu Hause, so vielleicht als Einstieg, wenn er nicht weiß, was soll ich lesen, was soll ich machen, wie komme ich dahin. Das ist ganz schön und gut, was die Marion gesagt hat, aber wie setze ich das um? Fangen wir mit 3 Texten an. Ich habe nur kleine Ausschnitte aus den Texten. Lesen musst du zu Hause dann selber. Ich finde die Texte spannend. Ich habe sie ziemlich willkürlich ausgewählt. Die sind auch nicht unbedingt in einem Zusammenhang. Aber denk über jeden Einzelnen mal richtig nach. Was steckt da für eine Fülle drin? Der eine ist 2. Korinther 8, Vers 7. Kennt ihr alle? Ihr habt den noch nicht. 2. Korinther 8, Vers 7 ist, ihr habt alles im Überfluss. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Zum selber nachlesen. Das ist eine Bibelschule hier. 2. Korinther 9, Vers 8, den kennt ja jeder. Damit ihr alle Zeit in allem alle Genüge habt. Aber da steht auch noch mehr dabei, bei dem Text. Und vorher, nachher gibt es ja dann auch noch Texte. Und Galater 2, Vers 20 habe ich ja jetzt zweimal vorgelesen. Christus lebt mich, Christus lebt in mir. Was steht da in dem Zusammenhang noch? Was bedeutet das, er lebt mich? Was bedeutet es, er lebt in mir? Und einen Satz sage ich vorweg, das steht unter anderem in seiner ganzen Fülle. Das heißt, jeder von uns hat die ganze Fülle Gottes in sich. Und ich denke, bei jedem ist noch Luft nach oben. Amen. Ja, die ganze Fülle haben wir. Und aus dieser Fülle dürfen wir jetzt geben. Wieder zurück. Genau, frag den Heiligen Geist, was du geben möchtest, was du geben solltest. Lass dich da führen vom Heiligen Geist. Frei, auch du am Livestream hast die Möglichkeit, wieder zu geben, wenn es eingeblendet wird. Kommt bestimmt gleich. Jedenfalls, du kannst überweisen, per PayPal geben oder mit Kreditkarte. Wie gesagt, frag den Heiligen Geist, was du geben darfst. Und ich habe es vorher gesagt, wir können ihn nicht übertreffen. Na, er ist unser Versorger und er lässt uns da nicht im Stich in irgendeiner Weise. Im Gegenteil, er gibt uns mehr, als wir uns vorstellen können, aus dieser Fülle heraus. Okay, dann können wir die Ordner, die Eimer durchgeben lassen? Können die Eimer den Ordner durchgeben lassen? Genau, bevor ich es noch vergesse, hätte ich es sollen vorher schon sagen. Ich soll noch ganz liebe Grüße von unseren Pastoren ausrichten. Ich habe heute mit denen nochmal telefoniert. Denen geht es sehr gut, die freuen sich schon wieder hier zu sein. Aber dort ist auch wunderschön. Genau, da nochmal viele Grüße an uns alle. Ansonsten immer ein Lächeln. Wir haben heute auch Freude freigesetzt. Auch beim Geben haben wir Freude. Genau, also wenn du gibst, dann mit Freude. So ein kleiner Juchzer, Juhu, Juhe, Juhi, Juho, Yippie. Kann nie schaden. Um deiner Freude Ausdruck zu verleihen. Und so, ja. Hip, hip, hurray, genau. Gut, dann dürft ihr eure Hände ausstrecken und wir wollen noch die Sammlung segnen.